Ein historischer revolutionärer Gedenkstein für Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il unter dem Motto Unvergessliche Spuren der Führung wurde im Volkssicherheitsamt des Bezirks Südhamgyong errichtet. An der Einweihungsfeier vom 24. Mai nahmen die Beamten für Volkssicherheit, die Angehörigen der Volkstruppen des Innern und die Belegschaft teil. Sie legten an dem historischen revolutionären Gedenkstein Blumen nieder. Kim Il-sung und Kim Jong-il hatten sich zu ihren Lebzeiten für die Verstärkung und Entwicklung der Volkssicherheit im Bezirk Südhamgyong unermüdlich angestrengt.